Viel schärfer noch wurde dieser Gedanke auf dem allstaatlichen Freimaurerkongress in Paris 1889 zum Ausdruck gebracht, der als Jahrhundertfeier der großen glorreichen Revolution von 1789 gedacht war. Der vom Grand Orient bestellte Festredner Bruder Francolin führte damals unter dem stürmischen Beifall aller Kongressteilnehmer unter anderem Folgendes aus: Der Tag wird kommen, an dem bei den Völkern, die weder ein 18. Jahrhundert noch ein 1789 hatten, die Monarchien und die Religionen zusammenstürzen werden. Dieser Tag ist nicht mehr ferne. Das ist der Tag, den wir ersehnen. An diesem Tag werden alle Enterbten befreit und alle Ungerechtigkeiten gesühnt, alle Privilegien beseitigt, alle vergewaltigten Provinzen wie Elsass, Lothringen, Posen, Galizien usw. ihr Selbstbestimmungsrecht erhalten. Dann werden alle Großlogen und Großoriente der ganzen Welt sich in einer Weltverbrüderung zusammenfinden. Die Spaltungen und die Landesgrenzen, durch welche die Freimaurerei getrennt ist, werden dann verschwunden sein. Das ist das glanzvolle Zukunftsideal, das uns vorschwebt. Unsere Sache ist es, den Anbruch des Tages dieser allgemeinen Verbrüderung zu beschleunigen. Diese Sätze, sagt Bruder Wilhelm Ohr, die er zitiert, sprechen eine so klare Sprache, dass nichts hinzuzufügen übrig bleibt. Immerhin wird aber hier nur von der zu erwartenden deutschen Revolution, von der Einführung der Republik und von der freimaurerischen Weltverbrüderung gesprochen. Der Gedanke der Weltrepublik dagegen gelangt mit voller Klarheit auf dem zweiten allstaatlichen Freimaurerkongress in Paris 1900 zum Ausdruck, und zwar als Grundgedanke des ganzen Kongresses, denn fast jeder Redner beruft sich auf ihn und nimmt dazu Stellung. Vor allem Bruder Cartier Latente selbst, der den Antrag stellt, eine freimaurerische Weltgeschäftsstelle zu schaffen, die darauf hinarbeiten soll, den Zusammenschluss aller freimaurerischen Kräfte der ganzen Welt für den Triumph der ihnen teuren Ideen und für die Errichtung der Weltrepublik, der Republik universell, zu bewerkstelligen. Er erinnert an den bekannten Ausspruch des großen Archimedes: Gebt mir einen Stützpunkt und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Und fährt dann fort: In der Vereinigung der freimaurerischen Kräfte der ganzen Welt werden wir den Stützpunkt haben, mittels dessen wir die Welt aus den Angeln nehmen werden. Wahrlich ein bedeutungsvolles Wort. Bruder de Quergrobel begrüßt diesen Antrag freudigst und meint, wenn dem Kongresse diese Tat gelungen ist, werden alle Freimaurer dann zur Eroberung aller öffentlichen und politischen Gewalten in Europa und der ganzen Welt ausziehen. Zum Schluss bringt er unter stürmischem Beifall Hochrufe auf die von der Weltfreimaurerei zu errichtende Weltrepublik aus. Der Präsident des vorbereitenden Ausschusses, Bruder Brokeret, spricht die zuversichtliche Hoffnung aus, der Ruf »Es lebe die Weltrepublik« werde bald kein platonischer mehr sein. Auch der vom Großorient von Frankreich bestellte amtliche Redner, Bruder René Renault, bewegt sich im gleichen Gedankenkreis. In ihre Heimatlogen zurückgekehrt, werden sie vor allem berichten, wie wir und alle auswärtigen Delegierten der Weltrepublik zujubelten. Bemerkenswert ist auch die Rede des portugiesischen Vertreters, der damals, also 1900, mit den bezeichnenden Worten schloss: Ich bin sicher, bei meinen portugiesischen Brüdern nicht anzustoßen, wenn ich rufe: Es lebe die französische Freimaurerei, es lebe die Weltrepublik. Portugal war damals noch Monarchie. 10 Jahre später war die Tätigkeit der portugiesischen Freimaurer von Erfolg gekrönt und die Republik eingeführt. Aber nicht das allein. Auch in der Türkei war mittlerweile die Revolution geglückt, und wenn die türkischen Freimaurer daraus nicht die letzten Folgerungen ableiteten, so geschah dies nur deshalb, weil sie sich dort noch viel zu schwach und unsicher fühlten, um in diesem ausgedehnten und zu verschieden gearteten Reiche sofort die Herrschaft an sich zu ziehen. Seither gab es noch eine ganze Reihe von allstaatlichen Freimaurerkongressen, die im selben Sinne arbeiteten. Es gab auch außerdem eine ganze Reihe von freimaurerischen Verschwörungen und Putschversuchen, wie zum Beispiel in Spanien. Dann aber schloss sich in allen Staaten die Presse, die zum großen Teil in freimaurerischen Händen ist, enger und enger zusammen. Daran schlossen sich auch die freimaurerisch regierten Staaten selbst immer fester aneinander, bis endlich die von dem größten Freimaurer der Welt, dem Bruder Eduard dem VII., angestrebte und ersehnte Einkreisung der Mittelmächte zur Tat geworden war. Und dann? Dann konnten programmgemäß die Schüsse der serbischen Freimaurer losgehen. Mit der Uhr in der Hand konnten die Wissenden den Zeitpunkt des Unterganges der beiden teutonischen Kaisermächte, denen von den Großorienten der ganzen Welt das Todesurteil gesprochen war, berechnen. Der Verrat im Innern erdolchte schließlich die noch immer siegreiche Armee von rückwärts, und vor unseren Augen entstanden die von unseren Feinden so heiß ersehnten Republiken. Wir aber fragen uns, verbittert im Herzen und empört über die unerhörten und gleichwohl nutzlosen Opfer. Von was für Idealisten sind wir eigentlich regiert worden?